بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الله دمهان دفلتن الله زيغن تهيل und Barmherzigkeit seines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die besten aller Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen und jede Neuerung ist eine Bid'a und jede Bid'a führt zur Hölle. Liebe Geschwister, beim letzten Mal haben wir alhamdulillah über das Kapitel gesprochen, was überliefert worden ist in Bezug auf das Opfern von Tieren für jemanden anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben ausführlich dargelegt, was für Arten von Opferungen es gibt. Und jetzt möchten wir den Nutzen ziehen, den wir aus diesem Kapitel inshallah profitiert haben. Als erstes haben wir kennengelernt die Auslegung der Worte Allahs: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Den Vers aus Surat al-An'am haben wir kennengelernt. Sprich, mein Gebet, meine Opferungen und so weiter und so fort. Alles ist alles für Allah, den Herrn der Welten. Dann haben wir als zweiten Nutzen folgendes profitiert. Wir haben den Vers, den wir alle alhamdulillah auswendig können, jetzt inshallah verstanden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Fasalli li rabbika wanhar, so bete für deinen Herrn oder zu deinem Herrn und opfere. Und wir haben gesprochen darüber, dass es zwei Arten von Opferungen gibt, wie man ein Tier schlachten kann. Also wir haben gesagt, es gibt al-dhabh und es gibt al-nahr. Dann haben wir kennengelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einige Leute verflucht hat. Und als erstes hat er denjenigen verflucht, der für jemanden anderes ein Tier opfert als für Allah subhanahu wa ta'ala. Warum hat er mit diesem Fluch angefangen, mit dieser La'na? Weil das Opfern für jemand anderes als Allah subhanahu wa ta'ala ist der große Schirk schlechthin. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das Recht Allahs, und zwar der Tawhid, ist das gewaltigste Recht Allahs subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Und seid gütig gegenüber euren Eltern. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte das gleiche nochmal in Surat al-Isra. Der erste Vers Surat al-Nisa, Surah 4, Vers 36. Und das gleiche sagte Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal in Surat al-Isra, Surah 17, Vers 23. Und deswegen sollte man, dieser Hadith weist darauf hin, dass die schlimmste aller Sünden der Schirk ist. Dann haben wir kennengelernt, dass es zwei Formen von Verfluchen der eigenen Eltern gibt. Der eine Form ist, dass man tatsächlich seine Eltern direkt verflucht. Möge Allah uns davor bewahren. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man den Vater oder die Mutter eines anderen Menschen verflucht oder beleidigt. Und dadurch beleidigt er wiederum oder verflucht deine eigenen Eltern. Und dann ist es so, als hättest du deine eigenen Eltern verflucht. Wal'iyadu billah. Und dann haben wir kennengelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemanden verflucht hat, der in der Religion eine Neuerung macht, eine Bid'a macht in der Religion. Er hat ihn verflucht. Und das ist eine Person, heißt Muhdith. Und Muhdith bedeutet nicht nur eine Neuerung in die Religion hineinzubringen, sondern auch irgendwelche Verbrechen unter den Muslimen zu verbreiten. Solch eine Person hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verflucht, dass man ihm natürlich die Person selbst verflucht und diejenige, darum geht es im Hadith jetzt, und diejenige Person, die ihm Unterschlupf gewährt. Dann haben wir kennengelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem allgemeinen Verfluchen von bestimmten Gruppen und dem Verfluchen von bestimmten Personen. Die erste Form, dass man eine bestimmte Person verflucht und sagt, möge Allah dich verfluchen oder den Person so und so verfluchen, diese Sache ist verboten. So, was erlaubt ist, ist, dass man allgemein verflucht. Also, wenn du jemanden siehst, der einem Muhdith Unterschlupf gewährt, dann sagst du zu ihm nicht, möge Allah dich verfluchen, la'anakallah, sondern sagst du, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, la'anallah man awa muhdithan. Allah, möge Allah denjenigen verfluchen, der einem Muhdith Unterschlupf gewährt. Und so hast du allgemein solch eine Person verflucht. Und der Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einige Mushrikin aus der Jahiliyyah verflucht hat und gesagt hat, Allahumma l'an fulanen wa fulanen wa fulana. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, oh Allah, verfluche die Person so und so und die Person so und so und die Person so und so. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm das verboten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Laysa laka minal amri shay' au yatuba alayhim au yu'adhibahum fa innahum zalimun. Es ist gar nicht deine Angelegenheit, ob er ihre Reue annimmt oder sie straft, denn sie sind ja Ungerechte. Da sagt Allah in Surat Al-Imran, Surat 3, Vers 128 auf der 66. Seite. Also ist es dir nicht gestattet, eine bestimmte Person, ein bestimmtes Individuum mit dem Namen so und so zu verfluchen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Muslim beschrieben als jemanden, der nicht flucht. Dann haben wir kennengelernt, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam jemanden verflucht hat, der die Grenzen verändert. Der die Grenzen verändert, also Grenzen eines Hauses verändert, Grenzen eines Grundstückes, Grenzen deines, egal wo du auf dem Marktplatz bist und die Grenzen einfach veränderst, als würde dir dann mehr gehören, solch eine Person hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verflucht. Dann haben wir als achtes kennengelernt die gewaltige Geschichte in Bezug auf die Fliege. Und der Autor, es sieht so aus, als würde der Autor des Buches davon ausgehen, dass der Hadith sahih ist. Und wir haben aber natürlich gesagt, dass dieser Hadith eine Schwachstelle hat. Ja? Und zwar der Hadith, wo der eine in die Hölle gegangen ist, weil er für jemanden anderes außer Allah für einen Götzen eine Fliege geopfert hat und der andere hat sich deswegen in die Hölle gegangen und der andere ist ins Paradies gegangen, weil er sich sogar geweigert hat, eine einzige Fliege für jemanden anderes zu opfern, als Allah subhanahu wa ta'ala. Neuntens, wir haben kennengelernt, dass diese Person in die Hölle gegangen ist, obwohl er diese Fliege nur geopfert hat, damit er nicht umgebracht wird von den Leuten. Also die Leute haben ja zu den beiden Männern gesagt, ihr müsst beide irgendetwas opfern für diesen Götzen, bevor ihr hier weitergehen dürft. Und der Autor sagt, der eine von den beiden, obwohl er es nicht wollte, hat er gegen den Willen, gegen seinen eigenen Willen, ein Tier geopfert, und zwar jetzt hier in dem Fall ein Insekt geopfert, eine Fliege geopfert und ist in die Hölle gegangen. Der Autor will sagen, obwohl er das nicht wollte, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit der Hölle bestraft. Also er hat keine Ausrede darin, zu sagen, sie hätten mich umgebracht, wenn ich das nicht getan hätte. Aber der Gelehrte, der diesen Text auslegt, sagte, rahimahullah ta'ala, diese Aussage können wir nicht einfach so hinnehmen. Denn im Hadith heißt es, dass er ein Tier geopfert hat für diesen Götzen. Und die offensichtliche Bedeutung dieser Aussage ist, dass er es mit der Nähe gemacht hat, um diesem Götzen näher zu kommen. Und zu sagen, er hat es gemacht, nicht mit dieser Absicht, das können wir nicht aus diesem Hadith so einfach entnehmen. Und wir wissen, dass wenn jemand zum Schirk gezwungen wird, eine Tat des Schirk zu begehen, eine Tat des Schirkes zu begehen, wie Sujud zu machen für einen Götzen, dass er dadurch nicht aus dem Islam austritt, weil er dadurch gezwungen worden ist. Genauso eine Person, die gezwungen wird, den Talaq, die Scheidung auszusprechen, in Bezug auf seine Frau, diese Scheidung ist ungültig und sie gilt nicht und die Frau bleibt seine Frau. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, innama al-a'malu bin-niyyat, die Taten sind gemäß den Absichten. Und deswegen sagen wir, eine Person, die gezwungen wird, solch einen Schirk zu begehen, etwas zu opfern für jemand anders außer Allah, und er ist dagegen und er würde nicht umgebracht werden, wenn er es trotzdem macht, damit er nicht umgebracht wird, dann ist das eine Notwendigkeit. Und der Schirk ist nicht in sein Herz eingedrungen, dann ist er auch nicht aus dem Islam ausgetreten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte das auch ganz klar und deutlich in Surat An-Nahl, in Vers 106, wer Allah leugnet, nachdem er den Glauben angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Ja? Außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Doch wer aber seine Brust im Unglauben öffnet, hier, der Iman, ja, wenn also der Kufr in den Herzen eingedrungen ist Über denjenigen kommt Zorn von Allah und für sie wird es gewaltige Strafe geben. So, da der Vers glasklar ist und eindeutig ist und der Hadith nicht klar hervorgibt, ob diese Person die Absicht hatte, tatsächlich diesem Götzen näher zu kommen durch diese Opferung, sagen wir, der Hadith ist zweideutig, der Vers ist eindeutig, deswegen verstehen wir den Hadith im Lichte des eindeutigen Verses. Also muss in diesem Hadith gemeint sein, dass die Person es getan hat für diesen Götzen, um ihm näher zu kommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, da der Hadith, wie wir gesagt haben, nicht sahih ist, ja, sondern eher in die Kategorie von da'if fällt, sogar nicht einmal Hassan, haben wir sowieso überhaupt kein Problem. Das heißt, der Hadith steht diesem Vers überhaupt nicht im Weg. Und dann haben wir zehntens kennengelernt, was für einen Wert der Schirk denn wirklich in den Herzen der Gläubigen hat. Jetzt gibt es eine folgende Frage, die sich hier von selbst stellt. Wenn jemand gezwungen wird, eine Tat des Kufr zu begehen, ist es dann besser für ihn, wenn er geduldig ausharrt, selbst wenn er ermordet werden würde? Oder soll er einfach das tun, was von ihnen verlangt wird, von den Kuffar verlangt wird, und dabei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, weil Allah subhanahu wa ta'ala offensichtlich im Koran gesagt hat, dass solch eine Person nicht aus dem Islam austritt. Um diese Frage zu beantworten, machen wir natürlich eine Unterscheidung. Erster Fall, solch eine Person stimmt überein mit der Handlung, also begeht das, was von ihm verlangt worden ist, und trägt auch das im Herzen, was von ihm verlangt worden ist. Solch eine Person, natürlich, das ist Haram, und diese Person ist aus dem Islam somit ausgetreten. Zweiter Fall. Die Person macht das, was von ihr verlangt worden ist, aber im Herzen natürlich verabscheut sie das. Und sie hat eigentlich nur beabsichtigt, diesem Zwang und dieser Qual aus dem Weg zu kommen, dass er ermordet würde. Diese Sache ist erlaubt, halal, ja'iz. Der dritte Fall ist der folgende, dass man nicht das tut, was verlangt worden ist, und auch nicht das im Herzen trägt, was sie von einem verlangen, also nicht daran, nicht beabsichtigt, diesem Götzen in dem Fall näher zu kommen. Diese Sache ist ebenfalls ja'iz und sie gehört zur Geduld und ist eine Form der Geduld. Doch die Frage ist, was ist besser? Was ist besser? Soll er geduldig ausharren oder nicht? Die Antwort ist, es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Wenn er das tut, was von ihnen verlangt worden ist, und dies nicht dazu führt, dass irgendwie die Muslime dadurch in Zweifel gebracht werden oder in irgendeiner Weise in ihrem Glauben geschädigt werden, dann ist es besser, dass er das tut, was von ihnen verlangt worden ist. Auch wenn es so aussieht, als würde er Schirk begehen. Warum? Besonders in dem Fall, wenn sein Leben nützlich ist für die Muslime. Wie zum Beispiel jemand, der sehr viel für Allah subhanahu wa ta'ala spendet und in Sachen investiert, die für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht werden. Moscheen baut oder ähnliches. Und selbst wenn er wenn er ein Gelehrter ist, ja, und den Leuten, also wie gesagt, wenn das nicht zu Fitna führt für die Menschen, es kann sein, dass die Leute, wenn sie sehen, jemand, der gelehrt ist, dass er dann Schirk begeht, dass die Leute dann auch Schirk begehen oder glauben, dass so etwas erlaubt ist zu tun, denn viele Leute wissen nicht, was die anderen oder man weiß ja nicht, was die Person im Herzen trägt. Gut. Also wenn solch eine Person zum Beispiel Wissen weitergeben muss noch oder weitergeben will noch und sieht, dass sie viel Nutzen verbreitet, dann ist es besser, dass die Person einfach das tut, was von ihr verlangt worden ist und im Herzen natürlich das verabscheut, und dann ist es besser für die Muslime insgesamt. Oder auch wenn er keinen großen Nutzen verbreitet, ja, natürlich auch keinen Schaden, inshallah, aber wenn er keinen großen Nutzen jetzt in dem Sinne verbreitet, wie gerade erwähnt, dann ist auch die Tatsache, dass er als Muslim auf dieser Erde weiterlebt und die Möglichkeit hat, gute Taten zu begehen, ist besser, insha'Allah. Ist besser, insha'Allah. Und gerade, weil Allah subhanahu wa ta'ala auch ihm erlaubt hat, diese äußerliche Kufr-Handlung in diesem Fall zu begehen. Wenn allerdings er durch diese Tat, dass er eben das tut, was von ihm verlangt wird, wenn er das tun würde und es gäbe dadurch einen Schaden für die Muslime, einen deutlichen Schaden für die Muslime, dann ist es besser, dass er geduldig verharrt und das ist eine Form des Dschihad, dass er in diesem Fall dann geduldig verharrt und keinen Kufr und keinen Schirk begeht und auch wenn er umgebracht würde, dann wäre das eine Form des Dschihad fi sabilillah und eine gewaltige Sache und Allah subhanahu wa ta'ala würde ihn dafür belohnen und die Kuffar würden merken, dass man einen Muslim nicht von seinem Glauben abrütteln kann, nicht mal einen Millimeter. Und daraufhin weist auch der Hadith bei al-Bukhari hin, als die Sahaba einige sich beschwert haben, wie stark die Prüfungen schon geworden sind. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt von jemandem, der früher gelebt hat, ein gläubiger Muslim, der vor der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, den man so stark geprüft hat, dass es Leute gegeben hat, die vor der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so stark geprüft worden sind, dass sie sogar mit einer Säge in zwei Teile zersägt worden sind. Und trotzdem hat sie dies nicht dazu gebracht, von ihrer Religion Abstand zu nehmen. Als würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hadith al-Bukhari, als würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten sagen, seid geduldig und haltet die Qual aus. Hätten die Sahaba radiallahu anhum in dieser Zeit damals die Prüfungen nicht ausgehalten und hätten sie das gemacht, was die Muschrikin von ihnen verlangt hätten, auch wenn sie es im Herzen verabscheuen, dann wäre dies sicher eine sehr schlechte Sache gewesen für die gläubigen Menschen der damaligen Zeit oder für den Islam allgemein. Und eben das Gleiche gilt natürlich für die Prüfung, der Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ausgesetzt worden war in Bezug auf den Koran al-Azim. Und hätte er das gemacht, was der damalige Khalifa von ihm verlangt hätte, dann hätte der Imam der Ahl Sunna wal Jama'a etwas gesagt, was haram ist. Und viele, viele Menschen, sie hätten das akzeptiert und das angenommen und sie hätten dann in diesem Irrglauben weitergelebt. Und das wäre eine Katastrophe gewesen für die Muslime und vielleicht gäbe es dann bis heute Meinungsverschiedenheiten unter den Muslimen in Bezug auf den Koran. Elftens, dass diese Person, die dem Götzen da eine Fliege geopfert hat, ein Muslim gewesen ist. Denn sie ist ja danach in die Hölle eingetreten, diese Person. Das heißt, sie war Muslim und sie ist durch diesen Akt aus dem Islam ausgetreten und ist dann in die Hölle eingegangen. Wäre er nämlich vorher schon Kafir gewesen, dann wäre er schon allein in die Hölle gegangen, weil er schon Kafir ist. Und dann hätte dieser Götzen oder diese Opferung für diesen Götzen nicht mehr an seinem Kufr-Zustand etwas geändert. Zwölftens, der Autor sagt, in dieser Geschichte, die wir erfahren haben über die Fliege, ist ein weiterer Hinweis auf die Gültigkeit des Sahih-Hadithes, des folgenden Hadith-Sahihes. Also gemeint ist, dass der Hadith beinhaltet die gleiche Bedeutung wie der folgende Sahih-Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Paradies ist euch näher als eure eigene Schnürsenkel und die Hölle ebenfalls. Und diese Sache, sagt der Prophet, natürlich als Form, dass man Hoffnung hat auf das Paradies. Dass das Paradies ist einem noch näher als der eigene Schnürsenkel am Schuh. Und die Hölle ebenfalls. Und das ist natürlich eine Form der Angstmachung. Der Prophet will, dass wir die Hölle fürchten. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und dass wir eben den Sünden aus dem Weg gehen. Dann sagt der Autor als 13. Fakt, den wir aus diesem Kapitel an Nutzen ziehen können, ist, dass die wesentlichen Taten sind die Taten des Herzens. Die wesentlichen Taten sind die Taten des Herzens. Gemeint ist damit, dass auf das Herz, was im Herzen ist, kommt es letztendlich an. Wenn jemand in seinem Herzen Kufr trägt, dann wird auch das, was er sagt und was er tut, darauf basiert sein. Und wenn jemand in seinem Herzen Iman hat, dann werden auch seine Taten und das, was er sagt, auf dem Iman basiert sein. Und für die Taten, die man verrichtet, da kann es Zwang geben. Und für das, was man sagt, kann es auch Zwang geben. Aber in Bezug auf das, was das Herzen trägt, da kann es keine Ausnahme geben, keinen Zwang geben. Keiner kann sagen, ich wurde gezwungen, Kufr im Herzen zu haben. Das gibt es nicht. Und deswegen muss man das Herz reinhalten und mit folgenden Dingen füllen, und zwar mit dem Iman, mit dem Glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den jüngsten Tag, die göttliche Vorherbestimmung, das Gute und das Schlechte davon und auch alles, was alle anderen Taten, die im Herzen eigentlich verrichtet werden, wie Liebe, Angst, Hoffnung, Vertrauen, Hilfesuche und ähnliches. Und wenn man in seinem Herzen Krankheit hat, wie kann man dieser Krankheit aus dem Weg gehen? Ganz einfach, indem man zum Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückkehrt und zur Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückkehrt, indem man kennenlernt, wie er sich verhalten hat, was er in welchen Situationen gemacht und gesagt hat, wie er Dschihad geführt hat, wie er Da'wah gemacht hat und so weiter und so fort. Dies alles führt dazu, dass die Herzen gereinigt werden. Tayyib, Bismillah. Dann kommen wir jetzt zu einem neuen Kapitel. Babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi lighayrillah. Das nächste Unterkapitel lautet, man darf nicht an einem Ort für Allah opfern, an dem auch für jemanden anderes außer Allah geopfert wird. Der erste Vers, den der Autor erwähnt, sagte, wa qawlullahi ta'ala, la taqum fihi abada. Stell dich niemals in ihr zum Gebet hin. Stell dich niemals in ihr zum Gebet hin. Was der Autor in diesem Kapitel jetzt beabsichtigt, ist sehr vernünftig, nachdem er erklärt hat, dass man überhaupt nicht für jemanden anderes außer Allah opfern darf, hat er nun erklärt, dass wenn man für Allah opfert, darf man dies nicht einmal an einem Ort tun, an dem für jemanden anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala geopfert wird. Und die Weisheit, die offensichtlich dahinter steckt, ist, da man dann den Mushrikin, den Götzendienern, offensichtlich ähnelt und gleicht. Also, weil man den Mushrikin offensichtlich ähnelt und gleicht. Und das ist haram. Jetzt, worauf bezieht sich der Vers? La taqum fihi abada. Stell dich niemals in ihr zum Gebet hin. In wem? In wem? In der Moschee. In welcher Moschee? Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar. Diese Moschee wurde gebaut von einigen Heuchlern in Al-Madina al-Munawwara. Oder besser gesagt in Al-Madina. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im 107. Vers von Surat al-Tawbah, Surah Nummer 9, Seite 204. Und es gibt auch diejenigen, die sich eine Gebetsstätte genommen haben, also eine Moschee genommen haben, in der Absicht der Schädigung und aus Unglauben und zur Spaltung der Gläubigen und zur Beobachtung für denjenigen, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg geführt hat. Sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt, doch Allah bezeugt, dass sie fürwahr Lügner sind. Allahu Akbar. Das sind gewaltige Verse. Diese Moschee haben die Heuchler gebaut, damit sie den Gläubigen schaden. Und deswegen heißt die Moschee der Schädigung. Oder die Moschee der Schädigung. Zweitens haben sie die Moschee gebaut, damit sie ungläubig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sind. Al-Kufr billah. Denn in dieser Moschee sind die Leute damit einverstanden, dass Kufr betrieben wird. Drittens, sie haben die Muslime, die Gläubigen, spalten wollen. Indem eben nicht, also sich alle in Al-Quba, im Masjid Al-Quba, der ersten Moschee in Medina, oder im Islam überhaupt, damit sie sich nicht in Al-Quba alle versammeln, haben sie eine zweite Moschee gebaut, damit die Muslime dadurch gespalten werden. Der vierte Grund, warum sie diese Moschee gebaut haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, und zur Beobachtung für denjenigen, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg geführt hat. Was ist damit gemeint? Es gab einen Mann, Abu Amr al-Fasiq, Abu Amr der Frevler. Er ist nach Asham gegangen und hat Briefe ausgetauscht, immer mit den Heuschnern in Al-Madina. Und dann hat er ihnen vorgeschlagen oder ihnen den Ratschlag gegeben, dass sie diese Moschee bauen sollen, damit sie sich darin versammeln, um Pläne zu schmieden und dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu betrügen und seine Freunde. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala über sie, وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. Und sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt, subhanallah. Und das ist die Art und Weise, wie die Heuchler vorgehen. Sie schwören und lügen dabei. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Und Allah bezeugt, dass sie Lügner sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der die Herzen kennt. Und deswegen wissen wir, dass sie Lügner gewesen sind und dabei gelogen haben. Wal'iyadu billah. Wenn diese Menschen ein Fünkchen an Iman im Herzen hätten und diese Verse gehört haben, dann hätten ihre Herzen dadurch erschüttert werden müssen. Sie hätten erschüttert werden müssen, weil sie wissen, dass da jemand gerade bezeugt, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie gelogen haben. Und mit Gewissheit. Und sie können das nicht abschreiten. Sie können das nicht abschreiten, dass Allah die Wahrheit gesprochen hat. Weil sie wissen es. Sie für sich wissen ganz gewiss, dass derjenige, der diesen Vers ausgesprochen hat, die Wahrheit gesagt hat. Was hält sie also davon ab, zu glauben? Ihr Kuffer, ihr Unglaube. Als Allah subhanahu wa ta'ala sagte, stell dich niemals in ihr zum Gebet hin. Niemals, also niemals, überhaupt niemals, auch nicht in Zukunft, das weist darauf hin, dass diese Moschee immer eine Moschee der Heuchler bleiben wird, also natürlich solange sie existiert. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Moschee der gläubigen Menschen, eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf die Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass du dich in ihr hinstellst. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Allah liebt diejenigen, die sich reinigen. Das weist darauf hin, dass die Mushrikun najis sind, rijis sind, dass sie sich eben nicht reinigen. Wal'iyadu billah. Und aus diesem Vers lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden lieben kann, wenn er will. Und die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala ist unvergleichlich mit der Liebe eines Menschen zu jemandem anderes. Und hier haben wir eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wird, an die wir genauso glauben, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat. Und jemand, der sagt, dass Allah, wenn er jemand liebt, dann bedeutet es, dass er für sie etwas, ihnen etwas Gutes gibt oder ihnen vergibt oder ähnliches. Wir sagen, diese Auslegung ist falsch. Das mag zwar sein, dass das eine Konsequenz seiner Liebe zu etwas ist, aber diese Eigenschaft ist Allah subhanahu wa ta'ala mehr als einem Vers zugeschrieben und wir schreiben sie genauso Allah zu, wie Allah sie sich selbst zugeschrieben hat und seinem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ebenso die Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und sie zufriedenstellen. Warum hat dieser Autor jetzt diesen Vers erwähnt? Die Weisheit, die dahinter steckt, ist diejenige, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, dass diese Moschee zwar eine Moschee ist, in der man Allahs gedenken kann und in der man beten kann, allerdings ist es eine Moschee, in der Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam gehandelt wird. Deswegen ein Ort für einen Muslim, an dem Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam gehandelt wird, also Leute, die eine Ma'asiyya begehen, eine Ungehorsamkeit, das ist ein Ort, an dem ein Muslim sich nicht aufhalten darf. Ein Ort, an dem gesündigt wird, ist ein Ort, an dem ein Muslim sich nicht aufhalten darf. Und das Opfern für jemand anders außer Allah ist eine Form des Schirk. Also darf man sich in dieser Sache, in diesem Ort nicht aufhalten. Und besonders zum Beispiel die, wenn das schon in der Moschee der Fall ist, also wenn eine Moschee dir schon verboten ist, dass du dich daran aufhältst und darin betest, ja, weil in ihr gesündigt wird, dann wie ist es dann mit einem Ort, der besser, der noch schlechter ist als dieser Ort und übler? Und das gilt örtlich gesehen. Und zeitlich gesehen gibt es genauso ein Verbot. Allgemein, insgesamt ist es dir verboten zu beten beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang. Und wenn die Sonne im Zenit steht. Ja, das ist örtlich gesehen, zeitlich gesehen. Das andere war örtlich gesehen. Dann erwähnt der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Barmherzigkeiten auf ihn herabsenden, ein Hadith über Thabit ibn al-Dahhak, radiallahu anhu wa ardah. Er sagte, nadara rajulun an yanhara ibla oder ibilan. Ein Mann hat ein Gelübde geleistet, ein Nadr gemacht, dass er, also hat Allah versprochen, dass er ein Kamel opfern wird. Bibawana, also an einem Ort, der Bawana heißt. فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ. Dann fragte er den Propheten صلى الله عليه وسلم und sagte, dann sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم als Antwort, ob er das ausführen soll oder nicht, هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدْ. Gab es an diesem Ort einen Götzen von den Götzen der Jahiliyya, der angebetet worden wurde? Dann sagten sie, nein. Die Frage gehört haben, sagten nein. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ. Fand dort irgendein Fest statt? Irgendeines ihrer Feste statt? Dann sagten sie nein. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, leiste dein Gelübde oder erfülle dein Versprechen Allah gegenüber. Denn man darf kein Gelübde leisten oder kein Gelübde umsetzen oder kein Versprechen ausführen, wenn es eine Ungehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ist. وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ بْنُ آدَمٍ. Und auch nicht in Bezug auf Dinge, die dem Menschen nicht gehören. Und auch in Bezug auf Dinge, die den Menschen nicht gehören. Dieser Hadith ist bei Abu Dawud und der Autor sagt, der Hadith ist bei Abu Dawud und die Überlieferungskette erfüllt die Voraussetzungen eines Hadith Sahihes bei Bukhari und bei Muslim. Und Ibn Hajar rahimahullah sagte auch in Al-Talkhis, dass der Hadith Sahih ist und der Hadith befindet sich auch noch anderswo. Fangen wir ganz Anfang beim Hadith an. Was ist Nadr? Nadr bedeutet in unserer Scharia, dass man, dass jemand, der Mukallaf ist, ja, dass jemand, der Mukallaf ist, sich selbst auferlegt, für Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu tun, das eigentlich keine Pflicht ist. Diese Sache, sagen die Gelehrten darüber, dass sie eigentlich ursprünglich gesehen makruh ist. Makruh. Und manche Gelehrte neigen dazu, sogar es zu verbieten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es verboten. Und er sagte, la ya'ti bi khair. Es bringt nichts Gutes. Wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Es bringt nur etwas aus einem Geizigen heraus. Denn in Wirklichkeit ist es nur so, dass man sich selbst etwas auferlegt, was eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala einem nicht zur Pflicht gemacht hat. Und meistens ist es so, dass derjenige, der sich etwas selbst auferlegt zur Pflicht, nachher es bereut und die Gelehrten aufsucht, hier und da, und nur versuchen will, irgendeine Ausrede zu bekommen, dass es doch erlaubt ist, irgendwie sein Gelübde nicht zu leisten, weil er nachher bereut und das Gelübde viel zu schwer für ihn ist. Und manche einfache Leute denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem nur diese Sache geben wird, die er sich wünscht, wenn sie für ihn ein Gelübde leisten. Und sie wissen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala barmherziger ist als das. Und das, was er dir gegeben hat, Allah subhanahu wa ta'ala, das stand schon fest, 50.000 Jahre, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat. So, dann fragte der Prophet, also erst einmal, bevor er das Tier opfert, in Bawana, der Ortschaft Bawana, fragte er ihn, gab es dort irgendeinen Götzen, der angebetet worden ist? Und auf Arabisch, Wathan, bedeutet irgendetwas, was angebetet wird, außer Allah. Es ist egal, ob es ein Mensch ist, oder ein Tier ist, oder ein Stein ist, oder ein Baum ist, oder ähnliches. Und dann fragte er, zur Zeit der Jahiliyyah, gab es irgendeinen Götzen dort, zur Zeit der Jahiliyyah, der angebetet worden war? Oder angebetet wurde. Und die Zeit der Jahiliyyah wird deswegen Jahiliyyah genannt, weil es eine Zeit der gewaltigen Unwissenheit war, an dem die meisten Menschen kein Wissen hatten über Allah subhanahu wa ta'ala und über die Wahrheit an sich. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gab es dort irgendein Eid, irgendein Fest, was die Kuffar gefeiert hatten, was die Jahiliyyah-Leute, die Mushrikin dort gefeiert haben. Und Eid heißt deswegen Eid auf Arabisch, weil es immer wieder kehrt. Min ada ya'udu Eidan, Das heißt, der Sa'id wurde, heißt Eid, weil es etwas ist, was immer wieder zurückkehrt, also sprachlich gesehen. Die Frage ist jetzt, ist es Pflicht für ihn gewesen, diesen Nadhr umzusetzen oder nicht? Wir sagen, der Nadhr an sich war Pflicht. Der Nadhr an sich war Pflicht. Nur, sagt der Gelehrte in der Auslegung hier, ist es keine Pflicht für ihn, es unbedingt in Bawana zu machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm beigebracht und gesagt, فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Denn man darf ein Nadhr nicht ausführen, wenn man dabei Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam ist. Also wenn man dabei sündigt, wenn es eine Sünde an sich ist. Ja. Und das beweist, dass solange es sündenfrei ist, diese Nadhr-Form, dann darf man es auch ausführen. Jetzt gibt es verschiedene Formen von Nadhr. Erstens, was man ausführen muss. Und zwar Nadhr al-Ta'a. Das heißt, wenn man ein Gelübde leistet, dass man Allah gehorchen wird. Das heißt, ich leiste ein Gelübde, ich verspreche Allah subhanahu wa ta'ala, ein bestimmtes Gebet zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel zu verrichten. Diese Sache muss ich ausführen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'ah. Wer ein Gelübde geleistet hat, Allah zu gehorchen, dann soll er ihm auch gehorchen. Der Hadith ist bei al-Bukhari. Die zweite Form von Nadhr ist Haram, es auszuführen. Und zwar, wenn man ein Gelübde geleistet hat, Allah gegenüber ungehorsam zu sein. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im gleichen Hadith, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ. Und wer ein Gelübde geleistet hat, Allah gegenüber ungehorsam zu sein, so soll er nicht sündigen. Oder so soll er ihm gegenüber nicht ungehorsam sein. Die dritte Form von Nadhr ist, dass man dass es ein Nadhr ist, wie wenn man schwört. Also das gleiche, als würde man schwören. Dass man leistet ein Gelübde, dass man verspricht Allah subhanahu wa ta'ala, dass man etwas tut, das mubah ist. Es ist an sich keine Ibad, es ist einfach mubah. Dass man zum Beispiel ein bestimmtes Kleid anziehen wird. Ja? Diese Sache ist wie ein Schwur. Wird es gehandhabt. Wenn er es anzieht, ist gut. Und wenn er es nicht anzieht, dann braucht er das auch nicht anziehen, aber er muss dafür Kafara machen, Sühneleistung machen, und zwar die gleiche Sühneleistung, die man machen muss, wenn man einen Schwur gebrochen hat. Der nächste Nadhr ist der Nadhr der Rechthaberei und des Zornes. Dieser Nadhr wird gemacht im Sinne vom Schwören, im Sinne des Schwörens oder des Anspornens. Oder um jemandem etwas zu verbieten oder jemandem Glauben zu schenken oder um jemanden dessen Aussage zu leugnen. Wie zum Beispiel, eine Person sagt, heute ist das und das und das passiert, dann sagt der andere, nein, ist es nicht. Und dann sagt der erste wiederum, wenn es aber doch passiert ist, dann muss ich für Allah 6 Tage fasten oder ein Jahr fasten oder was auch immer. Wenn dieser Fall dann eintritt, dann hat man die Wahl, diese Tage zu fasten oder seine Sühneleistung zu leisten. Das ist die fünfte Form ist Nadhrul Makruh. Und zwar eine Form von Nadhr, bei der es Makruh ist, dass man diese Tat ausführt. Da soll man die Sühneleistung leisten und dann ist der Nadhr erledigt. Die 6. Form von Nadhr ist allgemein, wenn man nichts einschränkt und sagt einfach, ich muss für Allah das und das machen. Ich verpflichte mich für Allah das und das, ein Nadhr zu machen für Allah subhanahu wa ta'ala. Darüber sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kafaratu nadhri idha lam yusammi kafaratu yamin. Die Sühneleistung für einen Nadhr, der nicht näher beschrieben worden ist, ist die Sühneleistung, wie wenn man geschworen hat. Der Hadith bei Ibn Majah, al-Tirmidhi hat gesagt, der Hadith ist sahih. Und der Ursprung dieses Hadith, die ursprüngliche Bedeutung, befindet sich auch bei Sahih Muslim. Frage. Wenn jemand ein Gelübde geleistet hat und Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, etwas zu tun, was verboten ist. Dieses Gelübde, diese Nadhr, gilt er überhaupt an sich? Gilt er überhaupt an sich? Die Antwort ist ja. Er gilt an sich schon. Denn hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint, dass der Gelübde gar nicht als gültig ist, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wer ein Gelübde geleistet hat, Allah gegenüber ungehorsam zu sein, so ist sein Gelübde ungültig. Aber er sagte, dann wer ein Gelübde geleistet hat, Allah gegenüber ungehorsam zu sein, der soll sein Gelübde nicht ausführen oder der soll Allah subhanahu wa ta'ala nicht gegenüber ungehorsam sein. Und deswegen sind die Gelehrten unterschiedlicher Meinung, ob solch eine Person Kafara machen muss oder ob sie Kafara nicht machen muss. Und auch über Imam Ahmed rahimahullah gibt es zwei Überlieferungen. Manche Gelehrte haben gesagt, er muss keine Kafara machen. Und sie haben sich darauf gestützt, dass der Prophet gesagt hat, لا وفاء لنذر في معصية الله. Man darf ein Nadr, in dem man sündigt, nicht für Allah subhanahu wa ta'ala ausführen. Und sie haben sich auch geschützt auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, وَمَنَّذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيَ. Wer also ein Gelübde geleistet hat, Allah gegenüber ungehorsam zu sein, so soll er ihm gegenüber nicht ungehorsam sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat überhaupt nichts von der Kafara in diesem Fall erwähnt. Also, wenn es Pflicht gewesen wäre, Kafara zu leisten, eine Sühneleistung zu machen, hätte er sie ja hier erwähnt. Die zweite Ansicht ist, dass die Kafara Pflicht ist. Die Kafara Pflicht ist. Und dies ist auch die bekannte Ansicht im Madhab von Imam Ahmad rahimahullah. Und der Gelehrte sagt, dass diese Ansicht die richtigere Ansicht ist. Weil es in einem anderen Hadith von Aisha überliefert, bei Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi und Nasai und Ibn Majah und Al-Bayhaqi, überliefert worden ist, dass der Prophet gesagt hat, in diesbezüglich, dass man dafür eine Kafara leisten muss. Und deswegen ist diese Ansicht richtiger. Wallahu ta'ala a'lam. Denn nur weil der Prophet in diesem Hadith es nicht erwähnt hat, den wir gerade eben erwähnt haben, heißt es nicht, dass er es nicht in einem anderen Hadith erwähnt hat. Deswegen ist diese Ansicht richtiger. Und die letzte Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf was der Mensch nicht selbst besitzt, gibt es auch keine Nether. Sagen wir, das kann zwei Bedeutungen haben. Entweder, dass man eine Sache gar nicht ausführen darf oder kann, gesetzlich gesehen. Also ich verpflichte mich, ich mache ein Nether, dass ich den Sklaven von so und so, der Person so und so, befreien werde. Das ist gar nicht, steht mir gar nicht zu, ich besitze ihn gar nicht, ich kann gar nicht frei lassen. Das geht gar nicht. Ich kann ihn vielleicht frei kaufen, aber ich kann ihn nicht frei lassen. Das geht nicht. Dann, eine zweite Möglichkeit könnte sein, dass wenn jemand Allah subhanahu wa ta'ala etwas verspricht, was überhaupt nicht möglich ist. Wie, dass man sagt, ich fliege in der Luft mit meinen beiden Händen. Das ist nicht möglich. Und die Gelehrten erwähnen diese Beispiele, damit man versteht, was klar und deutlich gemeint ist. Und solche Arten von Nadr müssen überhaupt nicht ausgeführt werden. So, und welchen Nutzen ziehen wir aus dem Hadith? Folgende drei Sachen. Erstens, es ist verboten, bei solchen Orten zu opfern, weil es dann durch den Kuffar ähnelt. Und das ist ein Grundsatz im Islam, dass der Prophet auch dann verboten hat, dass man durch den Kuffar ähnelt. Also eine Sache, die speziell für die Kuffar ist und die sie speziell machen, das ist haram, dass man das dann genauso macht, wie sie es machen. Eine zweite Weisheit, Leute, die dich sehen würden, dass du an solchen Orten opferst, sie würden denken, dass das, was die Mushrikin machen, in Ordnung ist. Denn offensichtlich machst du ja das Gleiche, was sie machen. So sieht es offensichtlich aus. Und drittens, die Mushrikin fühlen sich dadurch gestärkt, weil sie sehen, dass andere Menschen, besonders Muslime, das Gleiche machen, wie sie machen. Und dies ist das Gegenteil von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat At-Tauba, Vers 120. Dies ist, weil sie weder Durst, noch Mühsal, noch Hunger auf Allahs Weg trifft, noch sie einen Schritt unternehmen, der die Ungläubigen ergrimmen lässt, noch einem Feind etwas Schlimmes zufügen, ohne dass ihnen dafür eine rechtschaffene Tat aufgeschrieben würde. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.